Otto. Drum tanz ich nur mit dir. Ach Otto, Otto, ach Otto, Otto. Du bist nicht groß, Otto, und auch nicht klein, Otto. Ach, sag mir bloß, Otto, willst du mich glücklich machen? Du passt so gut zu mir. Ach Otto, Otto, du schöner Mann. Sag mir bloß, Otto, willst du mich glücklich machen? Du